Schritt D, Übung 25. Das kann man doch nicht machen. Das ist doch nicht normal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja ein Skandal. Das kann man doch nicht sagen. Das kommt doch so nicht hin. Das muss man doch verbieten. Das macht doch keinen Sinn. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist doch gar nicht gut. Das ist doch alles Unsinn. Da packt mich gleich die Wut. Lass dir das nicht gefallen. Der hat doch keinen Plan. Ich kann das nicht verstehen. Das geht sie gar nichts an.